ihre Wirkung zu entfalten. Ich habe deshalb sowohl Stückzahl als auch Preis offen gelassen. Ich hatte noch nicht die Muße, einen Preis zu googeln, was das bei Flyer Alarm oder Wir machen Druck kostet. Aber ich glaube, Postkarten sind nicht allzu teuer in höherer Stückzahl. Irgendwo zwischen 20.000 und 50.000 liegt wahrscheinlich ein geeigneter Wert. Wenn wir damit unter vielen 100 Euro bleiben, wäre das, glaube ich, okay. Kannst du uns wieder folgen, Michmo? Ja, ja, seit ganz kurzem. Also ich habe jetzt das Ende gehört von dem, was du erzählt hast. Mit den Postkarten, ich kenne die Aktion von Amelia, das habe ich gelesen, dass sie das macht. Da bin ich auch aufmerksam drauf geworden und dachte, dass es da international bereits Postkarten gibt. Hattest du irgendwas gesagt, wer da das Design eventuell entwerfen würde, könnte? Ja, Flo Boko. Ich habe die bulgarische Variante, da gibt es nämlich nicht nur eine schwedische, sondern auch eine bulgarische Variante von, die habe ich in Brüssel von der Mitarbeiterin von Julia, die aus Bulgarien kommt, als Kopie bekommen. Werde die nachher noch Flo schicken, weil die hat er noch nicht. Und werde von der Frau auch noch die englische Übersetzung des Textes bekommen, die wir dann geeignet für uns anpassen, auf Deutsch natürlich. Und die Idee war halt auch, das nicht nur in Sachsen zu nutzen, sondern auch anderen Landesverbänden kurzfristig zur Verfügung zu stellen gegen Unkostenbeitrag. Aber Postkarten kosten, glaube ich, wirklich nicht so viel. Wir müssten jetzt eventuell mal schnell googeln, was wir bei Flyer Alarm oder so für 10.000, 20.000, 50.000 hat bezahlen müssen. 10.000 sind 170 Euro. Echt? Doch so teuer? Ich dachte, die wären billiger. Na, beidseitig halt. Wenn du sie nur einseitig bedruckst, wird es wahrscheinlich billiger werden. Nein, einseitig reicht ja. Auf der Rückseite sollen höchstens Linien für die Anschrift oder so. Also die sollen ja per Post verschickt werden. Die eine Seite muss ja quasi weiß bleiben, damit man da die Adresse draufschreiben kann. Wenn ihr mir mal noch ein paar Minuten Zeit gebt, google ich noch irgendwie ein paar Preise zusammen und dann nehmen wir uns den gleich nochmal vor. Ist das okay? Jo, können wir machen. Ich habe bei Postkarten jetzt auf die Schnelle leider auch nichts gefunden. Finde die Aktion aber, jetzt mal um die Diskussion dazu mal kurz weiterzuführen, finde die Aktion natürlich super, weil Urheberrecht war ja irgendwie mal so Kernthema, Piratenbewegung, auch ein wichtiges Thema, wegen dem ich hier mal angefangen habe mitzumachen. Jetzt nie das Top-Thema, wo wir unsere Mitglieder gefragt haben, warum die hier noch mitmachen wollen, aber war halt auch nie ganz unten mit dabei, deswegen denke ich, durchaus unterstützenswert und auch in Größenordnung. 300 Euro hätte ich hier an der Stelle kein Problem, unser Öffentlichkeitsarbeitsbudget dafür auszuschlachten, weil dafür ist es da und ich denke, dass auch andere Landesverbände bei der Aktion tendenziell mitmachen werden. Wir können ja in Mecklenburg nachfragen. Ich würde das tatsächlich an mir bekannte Landesvorstände und auch an die normalen Vorstandsadressen direkt schicken und auch versuchen, beim Bundesvorstand dafür zu werben. Es geht einfach darum, Julia ist unsere höchst gewählte Repräsentantin, die wir überhaupt haben. Und sie hat in dem Thema Urheberrecht, was ja, glaube ich, tatsächlich ein unbestrittenes Kernthema der Piraten ist, eine wesentliche Arbeit geleistet mit diesem Report und wir sollten tatsächlich im Punkto Öffentlichkeitsarbeit unser Möglichstes tun, um sie dort zu unterstützen, damit dieser Report in dieser Form auch angenommen wird, weil es wird halt echt dringend Zeit für eine Reform des Urheberrechts. Das hat mir auch die Veranstaltung in Brüssel wieder gezeigt. Jupp, sehe ich also. Marcel, Anruf von eurer Seite dazu, eine irgendwelche Wortmeldung? Nö, halt, bin voll dafür. Ich sehe hier auch nicht das Riesenproblem, weil ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden Mecklenburg-Vorpommern da gesprochen, wenn wir dem das hier zuschicken, dass er die Summe dann nochmal verdoppelt. Also, denke mal, 300 Euro sind hier problemlos möglich, meiner Ansicht nach. Wir haben 8.000 für Öffentlichkeitsarbeit zurückgestellt und das ist gerade das zentrale politische Thema, was Julia im Parlament verfolgt, als unsere höchste Abgeordnete. Oh, gerne mehr, wenn ihr jetzt sagt, das reicht nicht. Ich habe jetzt leider, wie gesagt, keinen aktuellen Preis, sobald Marc den gefunden hat, können wir ja nochmal drüber reden. Aber ansonsten uneingeschränkt dafür. Ja, 40 Euro halte ich eher realistisch bei den Megafonen, weil das ist dann die ganze schlimme Müll. Und eine Ordnerbinde in Euro 90 habe ich gerade gefunden. Das andere waren irgendwie solche Ultra-Deluxe-Ordnerbinden, so riesengroß Ordner drauf geschrieben und mit Klett, damit man es direkt an die Jacke und zusätzlich noch mit Spanner. Die Ordner wie von den. Lasst mich mal den Antrag umformulieren, weil ich komme hier gerade auf andere Preise. Können wir dann nicht einfach eine Obergrenze festlegen als Preis und bestellen dann die Stückzahl, die wir dafür kriegen? Na klar, können wir gerne machen. Wie gesagt, mit 300 hätte ich jetzt überhaupt keine Probleme, aber ich bräuchte halt irgendwie schon einen Hintergrund, dass wir damit auch genug machen, weil ansonsten die Wichtigkeit gerade dieses Themas kann man, glaube ich, nicht überbetonen. Ja, ich würde aber dafür jetzt keine 1000 Euro ausgeben. Ich habe jetzt gerade irgendwas zusammengeklickt bei Flyer Alarm, ohne dass ich jetzt die Zeit hatte, die verschiedenen Varianten auszuprobieren, was möglichst billig und trotzdem einigermaßen gut ist, und komme da irgendwie auf 480 Euro für 1000 Stück. Das kann wohl kaum der Preis sein. Da muss es irgendwas Günstigeres geben. Aber um das jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht aufschieben, weil da drängt tatsächlich die Zeit, weil die Abstimmung halt schon Anfang Juni ist. Und deswegen hätte ich das gerne durch und daher die Frage an euch, was haltet ihr denn für eine geeignete Summe, die wir in den Antrag eintragen könnten? Na, ich hatte ja gerade bei Flyer Alarm, der Quatsch, bei Wir machen Druck, eben diese Version da gefunden, wo 10.000 Stück die 170 Euro gekostet hatten. Das heißt, 20.000 kriegen wir für 350 Euro und das halte ich deswegen für eine geeignete Variante, weil ich denke, dass da noch andere was dazugeben. Also habe ich da jetzt 350 rein, ja? Wenn kein anderer da was dagegen hat, meinetwegen gerne. Marcel? Passt. Anru? Er da ein Anru? Also er hat die ganze Zeit oben geschrieben bei dem Demo-Kit. Naja, wahrscheinlich ist gerade irgendwas auf Arbeit und er kann gerade nicht. Wie hoch war nochmal unser ÖA-Budget? 8.000, glaube ich. Naja, dann sollten ja 350 Euro drin sein. Da würde ich sogar eher 400 hinschreiben, nicht, dass es nachher an 3 Euro scheitert, dass wir wirklich 20.000 bestellen können, anstatt 15.000 oder so. Recht hast du, ja. Man muss das ja nicht komplett verbraten, aber dann hast du eine gewisse Luft nach oben. Das denke ich auch. Bekannte Landesvorstände, dafür würdest du dich als Umsetzung verantwortlich sehen, Marc, oder? Ja. Und nimm Mecklenburg in den Verteiler mit rein. Glaub mir, das kann sich lohnen. Wenn du da jemanden Speziellen hast, kannst du die Mail ja auch gerne nochmal vorwarten. Jo, das mache ich. Also ja, den habe ich auf dem 1V-Treffen kennengelernt und ich bin mir sicher, dass sie solche Aktionen definitiv unterstützen. Dann formuliere ich nachher eine Mail für die anderen Landesvorstände, schicke die an Vorstände@ und in CC an Landesvorstände und halt an die einzelnen Leute, die ich kenne, beziehungsweise an die Vorstandsadressen. Jo, sehr schön. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Anro O dafür stimmen wollte. Er hat zumindest ein Komma gemacht. Es ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. 400 Euro haben wir jetzt eingetragen. Das war nochmal eine Änderung. Marcel, Gegenrede dazu? Nö. Gut, damit ist dieser Antrag ja angenommen und ich werde einfach mal Anros Nichtreaktion bzw. Komma als Nicht-Einlegen seines Vetorechtes. Kommen wir damit nochmal nach oben. Zum Demo-Kit. Es hat jetzt etwas Forum angenommen. Wir haben da jetzt ein paar Zahlen stehen, die sind nicht mehr ganz so hoch wie vorher. Oh, und sind halt von Anro. Achso, das ist immer, ein Demo-Kit sollte bestehen. Okay, ah, gut, dann sind die Zahlen dann doch teilweise so hoch wie vorher, beziehungsweise sogar höher. Und würde jetzt gerne mal die Diskussion aufmachen. Also wir haben jetzt 20 Ordnerbinden pro Kit, das heißt 60 insgesamt, 10 Westen pro Kit, also 30 insgesamt, ein Megafon pro Kit, also 3 insgesamt. Und anstatt dem 1000 Meter Abstand sind es jetzt 1500, Budget 125 Euro. Gesamtbetrag beträgt maximal 400 Euro, hat Anrunner oben reingeschrieben. Das ist damit abgedeckt. Ja, und ihr fangt schon an mit Abstimmen, dann glaube ich, also es gibt keinen größeren Diskussionsbedarf mehr. Anro schreibt immer noch fleißig mit rein. Ich bin übrigens auch dafür, Marcel ist dafür und Marc ist ebenfalls dafür. Wer macht das? Einkauf, schicken wir klar, schicke ich gleich. Gut, und damit angenommen, umsetzen verantwortlich dann ja, Anro zum Bezahlen und ich schicke dann jetzt gleich die Mail rum. Ich denke, das wird dann die nächsten 2 Tage bestellt werden. Und kommt dann zeitnah. Ja, ich habe leider einen Virus-Scan laufen im Hintergrund, weil ich habe mir halt was eingefangen. Deswegen nie wundern, dass hier ab und zu mal das Mumble ein bisschen aussetzt. So, ich muss mal kurz... Von hier verschwinden, auf gerade 3 Minuten. Gut, wir haben es jetzt 21.39 Uhr und wir sind mit den Anträgen heute soweit durch. Ja, nicht wieder PayPal, ich schreibe es extra da mal rein. Wir mögen PayPal nicht, aus verschiedensten Gründen, vor allem Anno. So, Marc ist kurz abwesend, aber es geht ja sowieso nur formal ums Vorlesen, deswegen würde ich einfach mal weitermachen. Wir hatten keinen angenommenen SMV-Beschluss in den letzten 2,5 Wochen, deswegen direkt weiter zu Baustellen und Internes. Und das erste wäre heute die Kalenderkontrolle, da hatte Marcel die Woche nicht die Zeit. danke kurz. Deswegen steht da nur die Marina Kassel drin am 12. bis 14.06.2015. Wie machen wir das diesmal mit dem Hinfahren? Ich glaube, ich kann dieses Wochenende. Wir müssen mal reden, weil wir haben 4 Plätze, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wer alles hin will. Also ich war schon mal da. Ich würde mich nicht drum reißen, aber ich würde vielleicht auch mitfahren, mir egal. Vielleicht wegen Gensynchron. Ich muss mal gucken, was da vielleicht passiert. Aber ich habe gelesen, wir haben irgendwie 4 Plätze. Gut, die Aufzeichnung ist an, da lasse ich meine Vorschläge an der Stelle jetzt mal. Ja, Anro, kannst du mal irgendwie einen Ping geben, ob du damit hin willst oder nicht? Ansonsten findet ihr unter piratensachsen.de Kalender wieder hoffentlich alle Termine, außer piratiges. Okay, deutliches, kurzes, knackiges Nein, danke Anro. Außer piratiges, no Pegida, no Ligida und no Zigida, denn die Dummen sterben zuletzt. Leider auch diese Woche. Und wir kommen zu den offenen Baustellen. Wir haben immer noch unser Inventar. Da hat sich der Beginntermin der Praktikantin leider etwas verzögert. Sie wird aber die entsprechende Arbeit nach ausdrücklicher Zusage nachholen. Und hier nochmal die Bitte an alle, vielleicht kann man das irgendwie nochmal kommunizieren. Sie kann halt fließend Russisch, falls irgendein Kreisverband, Vereinigung, Verein, zu dem ihr gute Kontakte habt, irgendwas ins Russische übersetzt haben will oder aus dem Russischen ins Deutsche. Das ist die perfekte, einmalige, unschlagbare Möglichkeit, das zu nutzen. Sie hat irgendwie schon mal 2 Jahre als Übersetzerin gearbeitet. Also was Besseres kriegen wir nie wieder. Ja, ansonsten steht da soweit nichts weiter. Von euch wurde auch nichts eingetragen, hoffe ich. Dann haben wir erstmal keine weiteren offenen Baustellen. Und wir kommen zum nächsten Punkt, dem internen Bericht aus den Kreisverbänden. Und Marc ist ja gleich wieder da, deswegen übergebe ich erstmal an Marcel und Dresden und Neustadt und Bautzen, bitte. Ja, also von Bautzen keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die Neustadt-Piraten, also die am 3.5. ist jetzt nächstes Wochenende, wählen die halt einen neuen Vorstand. Da mal gucken, was da passiert. Und Dresden ist jetzt halt offiziell Eva Maria Stange Unterstützerin. Und da ist jetzt halt so mit Wahlkampfzeug und Plakate hängen und sowas. Und naja, was da jetzt so alles wieder kommt. Auf jeden Fall ist man damit halt ein bisschen beschäftigt. Fangen jetzt mit Arbeitstreffen an. Wir haben wieder nächste Woche Stadtrat und machen jetzt ein bisschen Kommunalpolitik. Mal gucken, wer da so alles mitzieht. Und ja, so viel von meinen KVs. Gut, Flo ist nicht da, aber ich weiß aus Leipzig, dass so TTIP-Demo am vergangenen Wochenende war. Ansonsten recht wenig. Ich habe es heute aber nochmal angeschrieben, ob sie was darüber berichten können. In Leipziger Umland war zuletzt Stammtisch. Und sie waren ebenfalls genau bei der TTIP-Demo in Leipzig. In meinen Kreisverbänden, ja, der halbe KV Görlitz kommt mit mir mit zum Pressetreffen in Weimar. Ansonsten dort nach wie vor dieselben Beschäftigungen wie in unseren anderen Kreisverbänden. Oh, eben immer noch viel Pegida. Und in Meißen dasselbe wie bei dir, Marcel. Der Landratswahlkampf rollt dort halt auch ebenfalls an. Auftakt ist am 1.5. mit einer gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben da halt den Vorteil, dass wir als Parteienbündnis auftreten und nie wie bei euch als Verein. Und dann geht bei uns ebenfalls der Wahlkampf los. Jo, und falls Marc inzwischen noch nie wieder da sein sollte, Marc? Ne, noch nie wieder da. Erzähle ich noch kurz Mittelsachsen. Da ist der letzte Stammtisch leider ausgefallen. Nachholtermin ist am 29.04., also nächste Woche. Und in Chemnitz läuft nach wie vor die CSD-Orga, die waren ebenfalls bei der TTIP-Demo in Leipzig. Frühjahrsputz in Inventur in der CGS wird durchgeführt werden am 25.04., also in 2 Tagen, und danach ein Grillabend. Rechenschaftsbericht 2014 läuft dort an. Und am 1. Mai wird sein Infostand und auf dem Fest, hä? Infostand 1. Mai auf Fest? Ja, eventuell nochmal dann dort eintragen, was das Fest sein soll, oder Chemnitzer wissen das. Und genau, wir planen gemeinsam mit ein paar Leuten aus Chemnitz, die sich halt auf meine Mail da gemeldet haben, einen Besuch in Bremen zum dortigen Wahlkampfabschluss. Jo, ansonsten Anruhe in Westsachsen, 24.04.15 Stammtisch, also morgen. Und sind die Briefe schon raus? Marcel, hast du Briefe für Westsachsen verschickt? Bin ich wieder rausgeflogen? Nee, ich bin rausgekommen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Die sind noch nicht raus. Sie gehen morgen raus. Tut mir leid. Ich habe das. Ja, die Woche war einfach zu viel Chaos. Ich habe das echt nicht hingekriegt. Aber morgen gehen sie raus. Gut, nur dass wir da nicht irgendwelche Fristen versäumen. Ah, Anruf ist auch kein Problem. Gut, wir versäumen also keine Fristen, alles gut. Passt. Und dann steht immer noch der nächste Termin in der Landesgeschäftsstelle an. Marcel, wie sieht's du da aus? Naja, im Prinzip kann ich ja auch sagen, ich treffe mich mit dem Team LGS ab Sonntagnacht, weil da ist Andreas und die Suse bei mir und mehr sind wir ja fast gar nicht. Von daher kann man ja reinschreiben, Sonntagnacht. Nee, aber ich mache dann mit dem Andreas und mit der Suse am Sonntag dann halt einen Termin aus, wo die beiden halt können und dann denke ich mal, ist es dann auch der Termin, wo halt das Großteil, weil viel mehr sind wir ja gar nicht mehr. Von daher die beiden sich am Sonntag und dann geht das klar. Naja, Basti ist ab und zu nochmal da, Sören besetzt Mittwoch immer die LGS, also so schlimm würde ich das gar nicht sehen. Ja, wir werden es schon auf den Mittwoch legen, keine Angst. Nö, vielleicht kann ich ja Sonntag oben, man hat mich nie, egal. Ja, hier, wir gucken WrestleMania. Kannst du vorbeikommen? Ah, nee, hier Extreme Rules, irgendeinen anderen Scheiß. Aber hier kannst du vorbeikommen ab 22, 23 Uhr. Jetzt ist Marc wieder da. Marc, wir sind mit den Kurzberichten schon durch. Das Einzige, was ich nie verstanden habe, war, was der Infostand am 1. Mai auf dem Fest sein soll. Baue ich in Chemnitz. Das ist das, die DGB-Veranstaltung. Ich weiß nicht genau, ob wir da teilnehmen können. Das liegt so ein bisschen an meinem Versäumnis, weil ich bin angeschrieben worden, wie jedes Jahr vom DGB, von der Silke Jahn, und habe auf diese Mail nicht reagiert, weil sie mir irgendwie durchgerutscht ist, und dann habe ich nie wieder eine weitere Mail gekriegt. Deswegen ist das auch nie wieder zu meiner Aufmerksamkeit gelangt. Ich wollte mit der morgen nochmal telefonieren, ob das noch Sinn macht, dass wir jetzt nochmal einen Stand für uns planen. Für uns ist die Planung ja relativ kurz. Wir bauen einfach unseren Infostand auf, packen ein paar Flyer, ein paar Luftballons dahin, ein paar Trillerpfeifen und ähnliche Gadgets, was wir noch haben. Und dann spaßen wir da halt von 10 Uhr bis 16 Uhr oder so die Leute. In den letzten Jahren haben wir da immer teilgenommen. Das ist damit gemeint. Das ist so eine Veranstaltung auf dem Marktplatz in Chemnitz. Okay, gut. Alles klar. Nee, finde ich gut. In den meisten wird wieder Tag der Automatisierung sein. Mal gucken, ob diesmal noch ein bisschen besser besucht als letztes Jahr. So. Tja, weil da unten muss ich leider sagen, ich weiß zwar nach wie vor, so Hilfe für Bremen, wir wollten ja, die Chemnitz haben das ja auch geplant, da hochfahren. Ich habe gestern leider, fand gestern irgendwie nichts statt in Sachen Bremen-Mumble. Mit dem Vorsitzenden hatte ich dann nochmal geredet, der weiß leider irgendwie auch nie ganz genau, inwiefern das jetzt stattfindet. Also wir haben das Reisekostenbudget, wir versuchen mal weiter dorthin zu fahren. Aber bisher weiß ich nur, dass in Bremerhaven eine Veranstaltung ist und die ist dummerweise am Sonntag und das passt immer nicht so gut, wenn man Montag arbeiten muss. Aber mal schauen. Robert will ja auch fahren, also wir hatten ja mehrere Leute aus Chemnitz, die fahren wollen. Habe halt schon mit Christine geredet. Ja, und Robert hat halt über, also ich habe halt gesagt, dass ich es sinnlos finde, die weite Fahrt auf sich zu nehmen, für einen Nachmittag Hilfe und dann wieder nach Hause zu fahren am selben Tag. Und er hat sich schon nach Hotels umgeguckt und irgendwas gefunden, wo man, glaube ich, mit, wenn man mit zu fünft übernachtet, kostet es pro Person irgendwie 20 Euro oder so und überlegt halt, ob er einen Tag früher hochfährt. Jo, hat Christine mir heute auch schon gesagt. Wie gesagt, das hält uns jetzt halt viel an der Absprache, wenn halt nur im Bremerhaven was ist oder viel mehr im Bremerhaven ist als in Bremen und sich die Bremerhavener inzwischen bessere Chancen. Die haben ein komisches Wahlrecht. Wenn die in Bremerhaven über 5% kommen, reicht denen das ja, um in Bremerhaven einzuziehen und damit dort in dieses Parlament da reinzukommen. Dann müssten wir das halt so disponieren, dass wir dort halt ein bisschen mehr unterstützen, je nachdem, wie das ist. Und ich habe dort ja mal anderthalb Jahre gearbeitet. Also ich kenne da ganz, ganz schicke Ferienwohnungen. Die sind echt toll. Und da kostet es auch so noch ein bisschen weniger. Außerdem könnte man durchaus aus der LGS oder aus Chemnitz einen Infostand mitnehmen und wäre dann auch unabhängig von den Bremern, abgesehen vielleicht von ein bisschen Infomaterial. Jemand Lokalen dabei zu haben, schadet sicher nicht, aber zur Not wäre man da auch eigenständig handlungsfähig. Jo, klingt soweit erstmal gut, aber wie gesagt, ich bin erstmal auf die Antwort von dort wenigstens angewiesen, weil ich habe in Bremen bisher nicht mal eine Bestätigung, dass es definitiv dort stattfindet. Nur im Bremerhaven kenne ich schon die Genehmigung. Aber unabhängig davon, das soll uns erstmal nicht ärgern. Ich denke mal, es ist alles im Fluss, nur die Kommunikation hat halt gerade mal gefehlt. Und deswegen planen wir das erstmal uneingeschränkt weiter. Korax, lustig. Wir haben noch einen Antrag, den wir dann aber später beschließen müssen und jetzt hier nie abstimmen dürfen, da Beauftragungen, ja, wenn sie abgelehnt wären und mit Namen, Marcel, mach das mal weg. Wieso, wenn es eine offizielle Beauftragung ist, dann kommt der Name sowieso raus. Genau, wenn wir es aber ablehnen, dann ist das für die Person ja sehr unangenehm und deswegen muss das immer... Willst du es ablehnen oder was? Nein, im geschlossenen Teil. Mach aus dem... Oder mit Rauten. dazu kurz der Hintergrund. Danke erstmal für den Input, Korax. Ich versuche seit 2 Wochen, diesen Zugang für diese Webseite zu kriegen. Es schreibt nur ab und zu mal jemand auf der Liste, ob mir endlich mal jemand diesen Zugang für diese Webseite gibt. wir werden im geschlossenen Teil dann darüber sprechen, ob wir nicht jemanden dafür beauftragen. Denn wir hätten das als Landesvorstand irgendwann mal vor einem Dreivierteljahr machen sollen. Da waren wir aber noch nie im Amt, deswegen kann ich davon nicht wissen. Aber ich denke, es wird dazu was von uns geben. So, hat ansonsten jemand von euch was? Nö. Okay, dann haben wir es jetzt 21.53 Uhr. Es wäre jetzt eigentlich Zeit für die offizielle Pause, aber den öffentlichen Teil können wir mal beenden und dann können wir uns immer kurz im Pad treffen, im anderen Raum treffen. Ich bedanke mich an die Zuhörer, bedanke mich an die Leute, die sich den Stream angehört haben, wünsche euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, dann wieder in anderthalb Wochen, wahrscheinlich der Montag, der 4. Mai um 20.30 Uhr wieder im Mumble. Na dann!